Kundgabe 4895. Empfangen durch Bertha Dodde am 11.05.1950. Wachet auf, ihr Schläfer. Wachet auf, ihr Schläfer, und begebet euch an die Arbeit. Denn kurz ist der Tag, der euch noch beschieden ist bis zum Ende. Jede träge und nachlässige Arbeit wird sich rächen. Und nur, wer fleißig ist und seine Arbeit im rechten Ernst ausführt, dessen Seele wird den Segen empfangen, der ein ewiges Leben bedeutet. Während alles dem Tode geweiht ist, was versagt. Wachet auf, ihr Schläfer, und blicket um euch, und ihr werdet die Veränderungen bemerken, die das nahende Ende schon anzeigen. Ihr dürfet nichts als Zufall ansehen, sondern ihr müsset wissen, dass nichts über euch kommt ohne Grund und dass ihr es darum beachten müsset. Gebet euch nicht dem Nichtstun hin, denn es trägt euch nur Verderben ein, statt Rettung aus der Not, die nicht abzuleugnen ist. Und nur, wer unentwegt tätig ist, kann ihr steuern. Eure Tätigkeit aber soll darin bestehen, dass ihr euch an Wissen bereichert, und dieses dann den Mitmenschen weitergebt, dass ihr euch selbst die Fragen vorlegt, die nur ich euch beantworten kann, und dass ihr mich darum bittet, euch zu belehren. Und dann werde ich euch gedanklich die rechte Antwort geben und euch anspornen zur Ausführung dessen, was ich euch rate durch die Stimme des Herzens. Das heißt, ein jeder, der guten Willens ist, wird darüber Kenntnis erlangen, was er tun und lassen soll, um der Seele den Frieden zu sichern. Er wird wach sein und bleiben und nicht im Schlaf dem Versucher in die Hände fallen, denn dieser schläft nicht. Und er geht ständig darauf aus, Seelen zu fangen in seinen Netzen, die der Mensch nicht sieht und erkennt, der schlaftrunken dahingeht und sicher fallen wird, weil er sich nicht dagegen schützt. Es gibt einen sicheren Weg, zwar schmal und dornig, wo ein Aufstieg ohne Gefahr sicher ist. Doch der noch schlaftrunkene Mensch findet ihn nicht. Er geht einem Abgrund entgegen und ist in größter Gefahr, wenn er nicht zuvor noch erwacht und nach einem sicheren Weg Umschau hält. Und der Tag ist kurz, bald wird die Nacht hereinbrechen. Und wer dann noch nicht den sicheren Weg gefunden hat, der wird verloren gehen. Er wird rettungslos in den Abgrund stürzen. Wer die Zeit nicht ausnützet bis zum Ende, der gehört jenen trägen Schläfern an, die ihre Arbeit nicht ernst nehmen und darum am Ende verworfen werden, die nicht zum Ziel gelangen können, weil sie sich nicht mahnen und warnen ließen von meinen Dienern, die ich einem jeden in den Weg sende, auf dass sie führen, die einen falschen Weg gehen, auf dass sie niemals hilflos dem Verderben preisgegeben sind, sondern stets sich retten können zu mir. Amen.